Hola, hola, herzlich willkommen. Ich bin Mercedes Arada und ich freue mich riesig, dass du dich für guten Punk, Rock und Metal entschieden hast mit der Ausgabe Nummer 35 von Mixtape. Wie immer samstags alle vier Wochen von 20 bis 21 Uhr auf OS Radio 104,8 oder immer wann du möchtest über die Homepage mixtape-radio.online. Wir starten ganz schnell, weil ich für euch heute eine lange Liste von Superbands und Songs habe und ich hoffe, es passt alles. Viel Spaß mit drei Bands, erstmal aus Spanien. Erstmal mit Punk aus Barcelona von La Inquisición und das Lied Verano, Sommer. Dann mit Son and Bastard, eine Band aus Zaragoza mit dem Lied Y el loco soy yo und der Verrückte bin ich. Und dann machen wir weiter mit Tribu Terrible, Punkrock aus Getxo, Vizcaya in Baskenland mit dem Song Hamburguesa. Danach geht es zurück nach Osnabrück, aber das erzähle ich euch danach. We'll be right back. in OS Radio. Estoy comiendo una hamburguesa. Estoy comiendo una hamburguesa. Qué rica está mi hamburguesa con su ketchup y su mayonesa. Ojalá alguien supiera lo rica está mi hamburguesa. Cuando sale de tu boca la mayonesa, vamos niña, cómete mi hamburguesa. Dale otro chao, ñam ñam. Vamos, tú sabes cómo me pones. Wir haben Tribu Terrible gehört mit Hamburguesa. Schaut euch mal das Video an, lustige Kombo, die wir heute hier im Mixtape hören. Wir genießen jetzt die Musik von St. Newt. Diese Band wurde bereits vor einigen Wochen in der spanischen Ausgabe von Mixtape präsentiert. Und hier und heute wird es Zeit, eine der 8 Lieder zu hören, die ihr in das neue Album der Band finden könnt, Bethany. Sie sind übrigens heute Abend, also Samstag, 12. November, sage ich das, weil wenn du dann die Sendung später hörst, im Jugendzentrum Westwerk und spielen und feiern mit der Band Splitterfasser und Band ohne Anspruch den 25-Jähriges von Tough Cut. Viel Spaß mit St. Newt und Neonlicht. Alkohol und Drogen unter sich, doch im Neonlicht erkenne ich mich nicht. aus La France, Biff Scarron mit Shitting Shit Out aus dem Album Deal With It, das wir unter anderem auch in Bandcamp finden können. Diese und alle Lieder, außer der Klassiker später, habe ich via Mail in die Sendung bekommen. Die meisten direkt von der Bands, deshalb möchte ich, und andere von den Labels und Agenturen, deshalb möchte ich damit animieren an die Bands, die Mixtape hören, mich zu kontaktieren. So könnten wir eure Musik hier und in der spanischen Ausgabe von Mixtape hören. Das ist Mixtape in OS Radio. Wieder einen Musikblock made in Spain mit vier Songs, bevor es nach USA geht. Metal von Absalom. Diese Band haben uns bislang zwei Singles geschickt und freuen sich so sehr auf das Debutalbum im Januar. Danach hören wir Powerfrau Rabia Pérez mit Nada Será Igual. Controlada por un circo de ladrones. Agenda 2030, plantación, ¿para qué? Es una crisis organizada. Un nuevo orden mundial. Anular tu pensar. El pobre alimenta al rico. Abrir, cerrar, solo por puro antojo. Mixtape. Punk, Rock und Metal nicht nur aus Spanien. Indike hier hat Neuveröffentlichungen, Aktuelles und Klassiker aus Spanien und der ganzen Welt. Genieße alle vier Wochen Samstag von 20 bis 21 Uhr unglaublich großartige Bands aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene. Hier in Mixtape mit Mercedes Serrada auf OS Radio 104,8. Mehr Infos zur Sendung, Playlist und Podcast zu älteren Ausgaben findest du auf der Homepage mixtaperadio.online. Bomba mit Blacklist, so heißt auch das neue Album von dieser Band, Freunde von Mixtape, die ich so gerne hier mit euch höre. Auch aus Spanien kommen Ariel Black mit The Ether. Ja, das werden wir gleich hören. Wenn du mehr Infos über die Bands finden möchtest, schau mal nach der Sendung in der Homepage rein, mixtaperadio.online. Da kannst du die Playlist finden und dort werde ich die Namen der Bands verlinken. Ja, zu den Facebook-Seiten. Das will ich auf jeden Fall überall versuchen. Philadelphia Death Cult, die zweite Single-Auskopplung aus The End ADs It's All In Your Head Album, das am 28. Oktober via Wormhole Death Records weltweit veröffentlicht wurde. Der Klassiker von heute, Lita Ford mit Playing With Fire aus dem Album Fatal Passion von 1989. Wir machen weiter mit Neuheiten mit Ceaseless Torment und die Mexikaner Grave of Sacrifice. Cause of justice, summon spirit.

der Sendung bedanken. Ich hoffe, dir hat die Sendung gefallen und bist in 4 Wochen wieder da. Wir hören gleich zum Abschied noch die Wikinger Grimnar mit dem neuen Song Hunted at Valkyria. Mehr Infos zu dieser Band und alle anderen, die wir heute gehört haben, und die Playlist könnt ihr unter die Homepage von mixtaperadio.online. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada, buenas noches und bis zur nächsten Sendung. Straight.